In Widerspiegelung des einmütigen Strebens und Wunsches der Armee und des Volkes der TVRK wurden die wunderschönen Landschaften und Objekte im Ahnengebirge Baekdu, wo die tiefen und starken Wurzeln der koreanischen Revolution geschlagen wurden, als 8 Sehenswürdigkeiten im Gebirge Baekdu bezeichnet. Dazu zählen der Sonnenaufgang über den Gebirge Baekdu, die eigenhändige Schrift am Gipfel Hyangdo, die majestätischen Konturen der Gipfel von Baekdu, der schneidende Sturm von Baekdu, der Überblick über das Heimatland von Gipfel Changgun, der feierliche und feine Kratersee, die Rhododendren im Schnee und die Forellenschar im Kratersee.